forsake me, oh my darling. Do not forsake me, oh my darling. Do not forsake me, oh my darling. Welch ein Anblick, eine Oma von hinten beim Arschweg. Zu begutachten, auf den Einlauf vom Katheter muss man gut achten, dass er nicht rausfliegt, weil die großporige Fettschicht hin und her wiegt. Während man den Schwanz rein und rausschiebt, hat man den besten Blick auf ihre grauen Haare, ihre Hängetitten und die über ihren Körper verteilten Fibrome. Ihre Eierstöcke sind verdorrt, da brauche ich keine Kondome. An Tagen, an denen ich sie schone, lass ich sie sogar im Rollstuhl sitzen, dann muss sie sich zum Zacken nicht mal in Knie und ich kann ihr direkt in die Fresse spritzen. Schneeweißes Haar, hängende Haut, bis am Bauch, das nennen wir gut gebaut. Oma Laken sehen aus wie die von einem Bettnässer, deshalb schleppen wir nur Omas ab, je älter umso besser. Schneeweißes Haar, hängende Haut, bis am Bauch, das nennen wir gut gebaut. Oma Laken sehen aus wie die von einem Bettnässer, deshalb schleppen wir nur Omas ab, je älter umso besser. Ne Frau über 90 ist doch schön knackig. Die Kreisin bepisst und bekackt sich. Aber dafür steh ich doch am Start. Ihr Stuhlgang ist schon lang nicht mehr hart. Hafer, ja Flocken für die alten Knochen. Mazzola und Friteusenfett halten die Haut frisch. Eine Haut, die sich nach viel Fett sehnt. Eine Oma, die mich öfters anfleht, weil sie sich nach einem Schwanz sehnt. Einen Schwanz, der für sie bereitsteht und abspritzt in ihre Fresse rein. Eine Oma braucht was hin und so gibt's den Pint. Die weiße Haar, hängende Haut, Tippen bis am Bauch, das nennen wir gut gebaut. Oma Laken sehen aus wie die von einem Bettnässer, deshalb schleppen wir nur Omas ab, je älter umso besser. Schneeweißes Haar, hängende Haut, Tippen bis am Bauch, das nennen wir gut gebaut. Oma Laken sehen aus wie die von einem Bettnässer, deshalb schleppen wir nur Omas ab, je älter umso besser. Sonntag ist Spaßtag, ich geh ins Altenheim. Guck mir die alten Omas an, zu schönsten geh ich rein. Es ist besser als der Pulle, brauch ich kein Geld mitzunehmen. Die sind viel erfahrener und können so viel Liebe geben. Und das Beste daran ist, sie liegen bald unter der Erde. Deshalb fick ich sie noch durch und erschleich mir so das Erbe. Alte Frauen ab 70 haben ihre Saugkraft nicht verloren. Darum steh ich nur auf Weiber in den 30ern geboren. Weißes Haar, Hängetitten und Schrumpelhaut. Sie können sich kaum bewegen, doch sind trotzdem noch versaut. Armprothese, dritte Zähne und noch ein Holzbein. Ja, ein Oma-Flieg war immer gut und wird's auch immer sein. Körper saugt. Ich muss erstmal eine Zigarette holen. Oh, steck dir eine an, mein Schatz. Tut dir gut.